Halloween. Jedes Jahr zu Halloween, wenn sie extra böse spielen, gibt es für mich nur ein Ziel, und zwar töten, und das wir. Ihr wollt wirklich nicht kapieren, wie lächerlich ihr seid. Im Oktober um die Zeit ist es alles immer gleich, und sie kleiden sich dann ein als Hexe, Fabelwesen, Geist. Oder was auch immer bleibt, ich geb ein Fick auf euren Scheiß. Jeden Tag bleib ich allein, so wie diesen Tag auch. Du steckst dich in meiner Haut, du verstehst nicht, was ich denk. Denn mein Kopf am Hass geleckt, einem Hass, den ihr nicht kennt. Und ich schenk euch keine Kunst, einfach morden ohne Grund. Eine tödlich präzise Kunst, die sich mit meinem Mund langsam zur Waffe umformt. Mein Hass, er ist enorm, ihr spürt alle meinen Zorn. Wenn ich durch die Gassen creep, brauch ich dafür kein Motiv, dass du die Bestie da ziehst, die jahrelang schlief und die ich bewusst zurückkehrt. Bis die Zeit endlich legt, in der ich dem Verlangen nachgib. Teuflische Fratze hinter teuflischer Maske. Halloween, ein Feiertag, den ich genau wie alle anderen Feiertage hasse. Mein alleiniges Ziel ist die Vernichtung eurer Rasse, der Rasse Mensch. Teuflische Fratze hinter teuflischer Maske. Halloween, ein Feiertag, den ich genau wie alle anderen Feiertage hasse. Mein alleiniges Ziel ist die Vernichtung eurer Rasse, der Rasse Mensch. Es wird vernichtet, was nicht vor mir flüchtet, und alles hingerichtet, was ich mit Augen erblicke. Kein Happy End der Geschichte wird es geben. Ich trachte nach dem Leben und schuldiger Wesen, um sie zu fesseln, zu knebeln, foltern nach allen Regeln, bis sie die Hoffnung verliert. Werd ich immer weitermachen, weil es mich fasziniert, welche Dinge so passieren, wenn Menschen pure Angst spüren. Liegt die Schuld mit bei mir, angetrieben von der Gier, diese Gier nach dem Blut, die mich immer heimsucht. Ganz egal, was ich auch tu, auf meinen Schultern liegt ein Fluch, der einfach nicht vergeht, mich als Mensch noch zu retten. Dafür ist es längst zu spät, und ich gehe meinen Weg. Von der Finsternis umhüllt auf Fahrten, die keiner versteht. Gegen alles, was ihr liebt und was ihr lebt, bis diese Welt mit euch gemeinsam untergeht. Streif ich rastlos umher. Teuflische Fratze hinter teuflischer Maske. Halloween, ein Feiertag, den ich genau wie alle anderen Feiertage hasse. Mein alleiniges Ziel ist die Vernichtung eurer Rasse, der Rasse Mensch. Teuflische Fratze hinter teuflischer Maske. Halloween, ein Feiertag, den ich genau wie alle anderen Feiertage hasse. Mein alleiniges Ziel ist die Vernichtung eurer Rasse, der Rasse Mensch. Teuflische Fratze hinter teuflischer Maske. Halloween, ein Feiertag, den ich genau wie alle anderen Feiertage hasse. Mein alleiniges Ziel ist die Vernichtung eurer Rasse, der Rasse Mensch. Teuflische Fratze hinter teuflischer Maske. Halloween, ein Feiertag, den ich genau wie alle anderen Feiertage hasse. Mein alleiniges Ziel ist die Vernichtung eurer Rasse. eurer Rasse, der Rasse.